Abschnitt 10 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, erster Teil. Vergangenes. Die ersten Tage nach der Katastrophe blieb Netti in seinem Zimmer. Und ich las in Sternis Augen einen fast missgünstigen Ausdruck. Zweifellos ergab sich aus Lettas Tod eine Lehre und Sternis mathematisch eingestelltes Gehirn konnte nicht umhin einen Vergleich zwischen dem hohen Wert jenes Lebens zu ziehen, das geopfert, und jenes, das bewahrt worden war. Manny blieb wie immer unverändert freundlich und gelassen, brachte mir sogar noch mehr Aufmerksamkeit und Fürsorge entgegen. Seinem Beispiel folgten auch Enno und die übrigen. Ich lernte eifrig die Sprache der Marsbewohner. Bei der ersten günstigen Gelegenheit wandte ich mich an Manny und bat ihn, mir irgendein Buch zu geben, das die Geschichte ihrer Menschheit behandle. Manny fand diesen Gedanken vortrefflich und brachte mir ein Werk, das die Marskinder in die allgemeine Weltgeschichte einführte. Ich begann mit Nettys Hilfe dieses Buch zu lesen und zu übersetzen. Der Geschmack, mit dem der unbekannte Verfasser die auf den ersten Blick abstrakt, allgemein und schematisch wirkenden Dinge zu beleben, zu konkretisieren und zu illustrieren verstanden hatte, versetzte mich in Erstaunen. Dieser Geschmack gestattete ihm, ein geometrisch aufgebautes System mit derart folgerichtigen Schlüssen für Kinder zu erörtern, wie dies bei keinem unserer populär schreibenden irdischen Verfasser gelungen wäre. Der erste Teil des Werkes hatte geradezu einen philosophischen Charakter und war der Idee des Weltalls als einheitliches Ganzes geweiht, das in sich alles einschließt und sich alles dienstbar macht. Dieser Teil erinnerte lebhaft an die Ausführung jener Arbeiterdenker, die auf naive und schlichte Art die erste proletarische Naturphilosophie schufen. Im folgenden Teil wandte sich die Ausführung jener unermesslich fernen Zeit zu, da im Weltall noch keine uns bekannten Formen bestanden hatten, im gewaltigen Raum das Chaos und die Unbestimmtheit die Herrschaft geführt. Der Verfasser berichtete über die Abtrennung der ersten formlosen, unmerklich feinen Materie, die chemisch nicht festzustellen ist. Diese Abtrennung bewirkte die Entstehung der gigantischen Sternenwelt, die als Sternnebel erscheint und zu der auch die Milchstraße mit 20 Millionen Sonnen gehört und in denen unsere Sonne eine der kleinsten ist. Weiterhin war die Rede von der Konzentrierung der Materie und dem Übergang zu einer festen Verbindung, die die Form chemischer Elemente annahm. Zu diesen ersten formlosen Materien gehören auch die gasförmigen Sonnennebel, von denen wir mit Hilfe des Teleskops viele tausend zu unterscheiden vermögen. Die Geschichte der Entwicklung dieser Nebel, die Herauskristallisierung der Sonnen und Planeten, ist bei uns nur in der Kant-Laplace'schen Entstehungstheorie zu finden, aber mit größerer Bestimmtheit und mehr Einzelheiten. Sagen Sie mir, Manny, fragte ich, halten Sie es wirklich für richtig, den Kindern gleich zu Anfang diese allgemeinen, fast abstrakten Ideen zu vermitteln, diese farblosen Weltbilder zu zeigen, die der ihnen naheliegenden, konkreten Umgebung so fern sind? Bedeutet dies nicht, das kindliche Gehirn mit leeren, fast nur wörtlichen Bildern zu füllen? Die Sache ist die, erwiderte Manny, dass bei uns der Unterricht niemals mit dem Buch beginnt. Das Kind schöpft seine Kenntnisse aus der lebendigen, von ihm beobachteten Natur, aus der lebendigen Verbindung mit anderen Menschen. Ehe es nach einem derartigen Buch greift, hat es bereits allerlei Reisen unternommen, verschiedene Bilder der Natur betrachtet. Es kennt viele Pflanzen und Tierarten, kennt das Teleskop, das Mikroskop, die Fotografie, den Phonograph, hat von älteren Kindern und Erwachsenenfreunden allerlei Erzählungen über Vergangenes und Fernes gehört. Das Buch erfüllt bloß die Aufgabe, all diese Kenntnisse zu verknüpfen und zu stärken, zufälliges Wissen zu vervollkommnen und den künftigen Bildungsweg zu weisen. Vor allem gilt es natürlich, ein genaues Wissen zu erzielen, das Kind vom Anfang bis zum Ende zu führen, auf dass es sich nicht in Einzelheiten verliere. Der vollkommene Mensch muss bereits im Kind geschaffen werden. All dies erschien mir äußerst ungewohnt, doch wollte ich Manny nicht weiter befragen. Ich werde ja unmittelbar die Bekanntschaft der Marskinder machen, sowie des dort herrschenden Erziehungssystems. Ich kehrte zu meinem Buch zurück. Der Gegenstand des folgenden Teils war die geologische Geschichte des Mars. Diese Ausführungen brachten trotz ihrer Kürze zahllose Vergleiche mit der Geschichte der Erde und der Venus. Bei einem bedeutenden Parallelismus aller drei ergab sich als wichtigster Unterschied, dass der Mars doppelt so alt wie die Erde und viermal so alt wie die Venus war. Es wurde in Zahlen die Entwicklung der Planeten angegeben. Ich entsinne mich ihrer noch genau, doch will ich sie hier nicht anführen, um den irdischen Gelehrten eine Erschütterung zu ersparen, denn diese Zahlen wären für sie etwas äußerst Unerwartetes. Dieser Abhandlung folgte die Geschichte des Lebens von seinem Anbeginn. Es wurden hier geschildert jene ersten Verbindungen, die das Cyanradikal enthielten und die noch keine lebendige Materie waren, obzwar sie viele ihrer Eigenschaften besaßen. Desgleichen wurden hier jene geologischen Bedingungen geschildert, unter denen sich die chemischen Verbindungen vollzogen. Die Ursachen wurden erklärt, vermittels derer sich eine Materie im Gegensatz zu anderen, die zwar eine stärkere, aber weniger schmiegsame Verbindung besaßen, bewahrte und anhäufte. Schritt für Schritt wurde hier die Entwicklung und Differenzierung dieser chemischen Ahnen jeglichen Lebens verfolgt, bis zur Bildung der ersten wahrhaft lebendigen Zelle, mit der die Herrschaft der Einzeller anhebt. Nun folgte das Bild der stufenweisen Entwicklung der lebendigen Wesen, ihrer allgemeinen Genealogie vom Einzeller bis zu ihrer höchsten Entwicklung, dem Menschen einerseits sowie andererseits zu seinen verschiedenen Abarten. Im Vergleich mit der irdischen Entwicklungslinie zeigte sich, dass auf dem Weg von der ersten Zelle bis zum Menschen die ersten Glieder der Kette fast gleich waren und auch bei den folgenden nur ein geringer Unterschied bemerkbar wurde. Bei den mittleren Gliedern jedoch begann der Unterschied bedeutsam zu werden. Das erschien mir äußerst seltsam. Diese Frage, sagte Nettie, ist, soviel ich weiß, noch nicht zum Spezialstudium geworden. Wussten wir doch vor 20 Jahren noch nicht, wie die höchst entwickelten Erdentiere beschaffen seien. Wir waren äußerst erstaunt, als wir sahen, wie sehr sie unserem Typus gleichen. Anscheinend ist die mögliche Zahl der höchsten, das vollkommenste Leben ausdrückenden Typen eine geringe. Und auf den, dem unseren gleichenden Planeten vermag bei den gleichartigen Bedingungen der Natur dieses Maximum des Lebens bloß eine Form hervorzubringen. Außerdem, bemerkte Manny, ist der höchste Typus, der sich der Planeten bemächtigt hat, jener, der am stärksten der ganzen Summe der Lebensbedingungen Ausdruck verleiht. Bei den Zwischenstufen hingegen, die sich nur einem Teil der Bedingungen anzupassen vermögen, bleibt mehr Raum für Verschiedenheit. Ich entsann mich, dass mir bereits in meinen Studienjahren der Gedanke an die mögliche Zahl der höchsten Typen durch den Kopf gegangen war, aber freilich aus einer ganz anderen Ursache. Bei den Achtfüßlern, den Kopffüßlern des Meeres, besitzt die höchst entwickelte Art Augen, die denen unserer Wirbeltiere seltsam ähnlich sind. Und doch ist die Entwicklung des Auges bei den Kopffüßlern eine ganz andere, insofern als die entsprechenden Gewebe des Sehapparates bei ihnen in entgegengesetzter Ordnung angebracht sind. Wie dem auch immer sei, eines stand fest: Auf dem anderen Planeten lebten Menschen, die uns gleichen. Und es verlangte mich, mit ihrem Leben und ihrer Geschichte bekannt zu werden. Was die prähistorische Zeit und die ersten Phasen des menschlichen Lebens auf dem Mars anbelangte, so bestand zwischen diesen und denen der Erde eine ungeheure Ähnlichkeit. Die gleichen Stammesverhältnisse hatten geherrscht. Einzelne Stämme hatten bestanden, die untereinander durch Tauschhandel verbunden gewesen waren. Nachher jedoch zeigte sich ein Auseinandergehen. Nicht in der Richtung der Entwicklung, sondern in der Schnelligkeit und der Art ihres Charakters. Der Gang der Geschichte auf dem Mars war irgendwie glatter und einfacher als der auf der Erde. Freilich gab es Kriege zwischen den Stämmen und Völkern, und es gab auch den Klassenkampf. Doch spielten im historischen Leben die Kriege eine äußerst kleine Rolle und wurden verhältnismäßig früh aus der Welt geschafft. Auch der Klassenkampf war geringer und weniger scharf, was die rohe Gewalt anbelangte. Dies ging selbstverständlich nicht alles aus dem Buch hervor, aber ich vermochte es dennoch zu erkennen. Die Sklaverei hatten die Marsbewohner überhaupt nie gekannt. Ihre Feudalzeit war im geringen Maßstab militaristisch gewesen. Ihr Kapitalismus befreite sich frühzeitig vom nationalistisch-imperialistischen Charakter und es gab nichts, was unserer zeitgenössischen Armee entsprach. Die Erklärung für alle diese Tatsachen musste ich selbst finden. Die Marsbewohner und selbst Manny begannen erst jetzt, die Geschichte der Erdenmenschheit zu studieren, und es war ihnen noch nicht gelungen, aus unserer und ihrer Vergangenheit vergleichende Folgerungen zu ziehen. Ich entsann mich eines früheren Gespräches mit Manny, als ich mich anschickte, die von meinen Reisegefährten benutzte Sprache zu lernen, interessierte es mich zu erfahren, ob diese von allen Mars-Sprachen die verbreitetste sei. Manny erklärte mir, es sei die einzige auf dem Mars geredete Sprache. Auch bei uns, fügte Manny hinzu, verstanden die Bewohner der verschiedenen Länder einander nicht. Aber schon vor langer Zeit, etliche hundert Jahre vor dem sozialistischen Umsturz, wurden alle Dialekte zu einer einzigen Sprache verschmolzen. Dies vollzog sich auf freie, elementare Art. Niemand bemühte sich darum oder schenkte der Angelegenheit besondere Aufmerksamkeit. Etliche örtliche Sprachgebräuche hielten sich noch längere Zeit, doch waren diese allen verständlich. Und die Entwicklung der Literatur fegte auch diese hinweg. Diese Tatsache vermag bloß auf eine Art erklärt zu werden, meinte ich. Offensichtlich ist auf Ihrem Planeten die Verbindung zwischen den Menschen weit besser, leichter und enger als bei uns. Dies stimmt, erwiderte Manny. Auf dem Mars gibt es weder eure ungeheuren Ozeane noch eure unübersteigbaren Berggipfel. Unsere Meere sind klein, trennen nirgends die einzelnen Landteile in selbstständige Kontinente. Unsere Berge sind nicht hoch, abgesehen von einigen Gipfeln. Die ganze Oberfläche unseres Planeten ist viermal kleiner als die der Erde. Außerdem ist bei uns die Schwerkraft 2,5-mal geringer als bei euch. Dank der Leichtigkeit unseres Körpers vermögen wir uns auch ohne besondere Mittel rasch und leicht zu bewegen. Wir laufen ohne zu ermüden ebenso schnell, wie ihr zu Pferde weiterkommt. Die Natur hat zwischen unseren Völkern weit weniger Mauern und Scheidewände aufgerichtet als bei euch. Dies war offensichtlich eine der Hauptursachen, die bei der Marsmenschheit die scharfe Trennung der Rassen und Nationen verhindert hatte, sowie das Emporkommen der Kriegerkaste, des Militarismus und des ganzen Systems des Massenmordens. Wahrscheinlich hatte auch hier der Kapitalismus mit seinen Widersprüchen zur Erschaffung all dieser der höheren Kultur angehörenden Eigenheiten geführt, doch wurde die Entwicklung des Kapitalismus von der Nebenerscheinung begleitet, für die politische Vereinigung aller Völker und Nationen neue Bedingungen zu schaffen. Grund und Boden der Kleinbauern wurden frühzeitig vom Großgrundbesitz verschlungen, und bald darauf wurde der ganze Grund und Boden nationalisiert. Die Ursache hierfür lag in der stetig stärker werdenden Trockenheit des Bodens, gegen welche die Kleinbauern nicht erfolgreich zu kämpfen vermochten. Die Erde des Planeten verschlang das Wasser und gab es nicht wieder zurück. Dies war die Fortsetzung jenes elementaren Prozesses, vermittels dessen die einst auf dem Mars bestehenden Ozeane seichter geworden und sich in kleine Binnenmeere verwandelt hatten. Ein derartiger Prozess geht auch auf unserer Erde vor sich, doch ist er noch nicht so weit gediehen. Auf dem Mars hingegen, der doppelt so alt ist wie die Erde, wurde die Lage bereits vor 1000 Jahren äußerst ernst. Die Verminderung der Meere führte zu einer Verminderung der Wolken und des Regens, zum Seichterwerden der Flüsse und zum Austrocknen der Quellen. An den meisten Orten musste die künstliche Bewässerung eingeführt werden. Wie hätten sich unter diesen Bedingungen die unabhängigen Kleinbauern halten können? In dem einen Fall gingen sie einfach zugrunde und ihr Boden fiel in die Hände der benachbarten Großgrundbesitzer, die über genügend Kapital verfügten, um die künstliche Bewässerung durchführen zu können. Im anderen Fall schlossen sich die Bauern zusammen, vereinigten ihre Kräfte für das gemeinsame Werk. Doch gingen diesen Genossenschaften früher oder später die Mittel aus. Anfangs dünkte sie dies ein vorübergehendes Übel. Sie machten bei großen Kapitalisten die ersten Anleihen. Trotzdem ging es mit ihnen immer rascher bergab. Die Prozente der Anleihe vergrößerten ihre Ausgaben, führten unweigerlich zu neuen Anleihen und so weiter. Die bäuerlichen Genossenschaften unterlagen der wirtschaftlichen Macht ihrer Gläubiger und gingen zugrunde, rissen ihre Mitglieder, bisweilen 100 oder 1000 Bauern auf einmal mit sich. Derart gelangte die urbar gemachte Erde in den Besitz etlicher 1000 großer Bodenkapitalisten. Aber der innere Teil des Landes blieb eine Wüste. Hierher gelangte kein Wasser und die einzelnen Kapitalisten besaßen nicht genügend Mittel, um diese Landstriche zu bewässern. Als die Staatsgewalt, die damals schon völlig demokratisch war, sich gezwungen sah, diese Sache in die Hand zu nehmen, um das allzu zahlreich werdende Proletariat zu beschäftigen und der sterbenden Bauernschaft zu Hilfe zu kommen, verfügte selbst sie nicht über die zum Bau der gigantischen Kanäle nötigen Mittel. Kapitalistische Syndikate wollten die Sache übernehmen. Doch war das ganze Volk dagegen, wohlwissend, dass dies eine Stärkung der Syndikate und deren Herrschaft bedeuten würde. Nach langem Kampf und verzweifeltem Widerstand von Seiten der Bodenkapitalisten wurde eine große progressive Einkommenssteuer auf landwirtschaftliche Erzeugnisse eingeführt. Die durch diese Steuer erzielten Summen wurden zum Fonds der ungeheuren Arbeit, des Baus der Kanäle. Die Macht der Gutsbesitzer war gebrochen und der Übergang zur Nationalisierung von Grund und Boden vollzog sich rasch. Damit verschwanden auch die letzten Reste der Kleinbauern, da die Regierung im eigenen Interesse ausschließlich den Großkapitalisten Land überlassen hatte, so dass die landwirtschaftlichen Unternehmungen noch größer geworden waren als zuvor. Nun wurden die hauptsächlichsten Kanäle geschaffen, was zu einer mächtigen wirtschaftlichen Entwicklung führte und die politische Vereinigung der Menschheit näher brachte. Dies lesend konnte ich nicht umhin, Manny meine Verwunderung darüber auszudrücken, dass Menschenhände vermocht hatten, solche riesenhafte Wasserwege zu erbauen, die selbst mit unseren mangelhaften Teleskopen von der Erde aus gesehen werden konnten. »Sie befinden sich in einem kleinen Irrtum«, erwiderte Manny. »Zwar sind diese Kanäle tatsächlich ungeheuer groß, aber sie müssten noch um etliche 10 Kilometer breiter sein, um von euren Astronomen unterschieden werden zu können. Was diese sehen, sind die gewaltigen Waldstreifen, die wir längs der Kanäle pflanzten, damit eine gleichmäßige Verdunstung der Feuchtigkeit erzielt und das allzu rasche Austrocknen des Wassers verhindert werde. Die Zeit der Kanalbauten brachten einen ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung. Die Industrie blühte und der Klassenkampf ebbte ab. Es gab eine große Nachfrage nach Arbeitskräften. Die Arbeitslosigkeit verschwand völlig. Als jedoch das große Werk beendet war und zusammen mit ihm auch die kapitalistische Kolonisierung der wüsten Gegenden, kam es bald zu einer wirtschaftlichen Krise. Und die soziale Welt wurde durchschaut. Die soziale Revolution brach aus. Und abermals spielte sich alles verhältnismäßig friedlich ab. Die Hauptwaffe der Arbeiter war der Streik. Und nur in seltenen Fällen und an einigen Orten, fast ausschließlich in ländlichen Bezirken, kam es zu Aufständen. Schritt für Schritt unterlagen die Grundbesitzer dem Unvermeidlichen. Selbst als die Regierungsgewalt schon in den Händen der Arbeiterpartei lag, versuchten die Sieger nicht, ihre Sache mit Gewalt zu fördern. Es gab, nachdem die Produktionsmittel sozialisiert worden waren, keine Entschädigung im wahren Sinne des Wortes. Doch wurden die Kapitalisten pensioniert. Später spielten viele von ihnen bei der Organisation kooperativer Unternehmungen eine große Rolle. Zuerst fiel es schwer, der Schwierigkeit bei der Verteilung der Arbeit im Sinne der Arbeiter zu begegnen. Ungefähr 100 Jahre bestand für alle, ausgenommen die pensionierten Kapitalisten, die allgemeine Arbeitspflicht. Zuerst der 6-Stunden-Tag, später wurde die Arbeitszeit verkürzt. Der Fortschritt der Technik sowie die genaue Berechnung der freien Arbeit gestatteten, bei dieser die letzten Überreste des alten Systems auszumerzen. Das ganze Bild war schön und harmonisch, nicht wie bei uns von Blut und Pulverrauch befleckt. Ich empfand unwillkürlich ein Gefühl des Neides und sprach darüber mit Nettie, da wir zusammen das Buch lasen. »Ich weiß nicht«, meinte der Jüngling, »mir scheint, dass Sie Unrecht haben. Es ist wahr, dass auf der Erde die Gegensätze weit stärker sind und dass die Natur der Erde weit freigiebiger Schläge und Tod verteilt als unser Mars. Doch ist dies vielleicht darauf zurückzuführen, dass der Reichtum der Erde von allem Anfang an unvergleichlich größer war als der unsere. Die bedeutend größere Sonne gibt ihr die lebendige Kraft. Bedenken Sie, um wie viele Millionen Jahre unser Planet älter ist als der eure. Unsere Menschheit jedoch entstand bloß einige 10.000 Jahre vor der euren und ist letzterer heute vielleicht nur um 2, höchstens 3 Jahrhunderte voraus. Ich stelle mir diese beiden Menschheiten als 2 Brüder vor. Der Ältere besitzt einen ruhigen, gleichmäßigen Charakter. Der Jüngere ist stürmisch und explosiv. Der jüngere Bruder versteht es schlechter, seine Kräfte zu verwerten, vergeudet sie, begeht mancherlei Fehler. Seine Kindheit war voller Krankheiten und unruhig. Jetzt, da er ins Jünglingsalter kommt, leidet er unter qualvollen, krampfartigen Anfällen. Wird er aber nicht zu einem schaffenden Künstler werden, der weit größer und stärker ist als der ältere Bruder, wird er nicht dann unsere alte Natur weit schöner und reicher gestalten? Ich weiß es nicht, doch scheint mir, dass dem so sein wird. Ende von Abschnitt 10.